Das südkoreanische Regime versucht, eine internationale Zusammenarbeit bei der Ausübung des Drucks auf Nordkorea zu realisieren, was es als seine Staatspolitik bestimmt hat. So flogen die Beamten des Sicherheitskabinetts des Blauen Hauses und des Außenministeriums hintereinander in die USA und baten diese um einen Beistand bei der Erdrosselung der TVRK. Am 16. Januar lud der Regierungschef Han Kyo an, der zur Präsidentschaft bevollmächtigt ist, persönlich die südkoreanischen Botschafter in den USA, Japan und den weiteren Nachbarländern und in der UNO nach Seoul vor und berief eine dringende Sitzung ein. Hier redete er von einer Instabilität auf der koreanischen Halbinsel infolge der hochentwickelten Atomwaffen und Raketentechnik Nordkoreas und von einer möglichen strategischen Provokation Nordkoreas und wies seine Diplomaten an, durch allseitigen diplomatischen Druck die Entnuklearisierung Nordkoreas zu verwirklichen und den Verkehr und die politische Zusammenarbeit mit den USA aktiv zu fördern. Die Angehörigen der Kommission für Auswärtige Angelegenheiten und Wiedervereinigung führten im Rahmen der Antrittsfeier des US-Präsidenten die Verhandlungen mit den Amerikanern über die nordkoreanische Atomfrage und die Verstärkung des südkoreanisch-amerikanischen Bündnisses.